herzlich willkommen zum Uncast Episode 384. Ja, kein Stromausfall. Gleich vorneweg, diesmal könnte es etwas Verzögerung geben beim Upload der Folge, denn archive.org lässt mich momentan nicht die Einträge editieren oder neu erstellen. Da ist wieder ein Serverproblem dafür verantwortlich. Bisher konnte ich immer rumtricksen, das scheint diesmal nicht zu gehen. Also ich hoffe, dass es jetzt demnächst funktioniert. Ich werde es noch probieren. Ansonsten, YouTube wird es pünktlich wie immer haben. Ja, aber wie gesagt, bis der Audio-Podcast, Netcast rausgeht, könnte es noch dauern, abhängig von archive.org. Thema heute oder Themen heute, Google Home Mini, ja, und die Notstromversorgung, die wichtig wird dadurch, ja. Werde ich genauer noch beleuchten, wieso. News gab es nicht so viel, außer, ne, ja, viel Angebote, Black Friday, Red Friday, Cyber Monday, Cyber Week und was weiß ich noch alles. Ja, es gab sogar einen Countdown zur Cyber Week, Cyber Monday Week. Ja, ich meine, Cyber Monday Week ist ja sowieso schon was. Ja, und dann die das Vorgeblänkel, also quasi die Vorwoche zur Cyber Monday Week. Es wird immer abstruser irgendwie, ja. Also ich habe mein Geld natürlich schon längst verschossen gehabt, bevor das Cyber Monday überhaupt war und bevor der Red Friday angefangen hat, ja. Aber egal, was soll's, ne? Community war nicht so viel los, aber eine ganz interessante Frage aufgetaucht, die ich gern weitergebe an euch. Und die App der Woche diesmal ein Spiel. Wer hätte das gedacht? Komme ich dann aber noch dazu. Ja. Google Home Mini übernimmt das Schlafzimmer. Ja. Wer das jetzt gruselig findet, nein, ist überhaupt nicht gruselig. Hat auch einen bestimmten Grund. Ich schalte damit die Lichter auch im Schlafzimmer. Ja. Und zwar deckt der normale Google Home bei mir die meisten Zimmer ab. Ja, nur vom Schlafzimmer zum Google Home ist zu laut. Und ich will natürlich nicht nachts schreien. Das ist klar. Und deswegen fand ich das eine gute Idee, jetzt nachdem Google Home Mini ja recht günstig zu bekommen ist. Ja, übrigens glaube ich immer noch heute für 29 Euro bei Cyberport. Wenn ich das noch richtig weiß, sogar versandkostenfrei. Also ja, könnt ihr vielleicht noch schnappen, wenn ihr denn heute rechtzeitig hört auf YouTube. Und dann soll der natürlich auch wecken. Ja, und auch da muss natürlich das Gerät im Schlafzimmer stehen. Denn der Google Home und Google Home Mini sind ausgezeichnete Wecker. Nicht nur also Countdowns, Reminder, Timer, sondern eben auch ganz normal Alarmfunktionen. Ja. Das funktioniert auch wunderbar. Ich habe das jetzt schon die Woche über ausprobiert, habe das jetzt auch schon etliche Tage im Test. Und der schaltet dann eben genau wie mein Google Home eben die ganzen Geräte aus, die Sonoff-Schalter und so weiter. Übrigens, wer darüber was hören will, der kann heute gern auf die Rios Wochensicht gehen. Dort habe ich ausführlich, über 20 Minuten, über die Sonoff-Schalter gesprochen, und da könnt ihr mal sehen, wie ihr für 5 Euro ja, einen funktionierenden Wi-Fi-Schalter bekommt, der mit eurem Google Home und eurem Google Home Assistant im Smartphone zu steuern ist. Ja. Auch mit Alexa übrigens. Ja. Kein Problem. So. Nur das Ganze hat einen kleinen Nachteil. Was ist, wenn der Strom weg ist? Das haben wir nämlich von früher von den Radioweckern auch gehabt, bis da mal einer auf die Idee kommt, ist so eine Notfall-Backup-Batterie einzubauen. Ja. Aber nicht alle haben da geweckt. Ne? Manche hatten diese Backup-Batterie tatsächlich nur, um die Uhrzeit zu speichern, aber keineswegs, um den Alarm zu sichern, was natürlich ja nicht ganz so gut war. Aber da will ich natürlich nicht jetzt einen Schritt zurück machen, denn bisher habe ich ja mit einem Funkwecker mit Batteriebetrieb eigentlich keine Probleme gehabt. Ja, man sieht abends schon, wenn die Batterie schwach wird, der Akku, da muss man eben wechseln. Ja? Und dann geht das, ist auch nicht häufig der Fall. Aber beim Google Home Mini geht es so einfach natürlich nicht. Der hat keine Notstromversorgung, auch keine Batterien etc. Ja. Also was tun? Ich muss mir eine eigene Notstromversorgung bauen. Genau. Und wer jetzt denkt, ich habe wieder mal einen Haufen Geld ausgegeben. Ja, nein. Einfach mit ein bisschen, das ist noch nicht mal Bastelei. Das ist einfach nur so eine logische Überlegung gewesen und die hat auch funktioniert. Ja. Ich habe irgendwann mal so eine ganz billige Powerbank geholt, die hat zwar 10.000 mAh, gab es irgendwie für 8 Euro bei AliExpress aus China, zack, mup. Und ja, die kann laden und geladen werden gleichzeitig. Ja. Das kennen übrigens die meisten Solar-Powerbanks, weil die das permanent machen. Und das ist eigentlich die einzige Voraussetzung dafür. Und dann könnt ihr den Google Home Mini direkt anschließen an die Powerbank. Denn der Google Home Mini hat einen Micro-USB-Anschluss. Somit ist es mit einem herkömmlichen Kabel, allerdings darauf achten, dass der Anschluss vorne nicht ganz so breit ist, schon passt er dort nicht in diese Aussparung rein. Ja, also ich meine, der Stecker hinten dran, ja. Aber so ein normaler Stecker funktioniert da und der kommt dann an den Ausgang der Powerbank. Hier ist noch zu beachten, dass empfehlenswert ist, den 2 Ampere Ausgang zu benutzen. Denn streng genommen arbeitet Google Home mit 1,7 Ampere Anschluss. Ja? Aber das wird bei weitem nicht genutzt. Bei weitem nicht. Also Meldungen, die besagen, dass wenn man ein schwächeres Gerät anschließt, dann würde sich der Google Home ausschalten. Das stimmt so nicht. Das ist ein theoretischer Wert, der wird in der Praxis eigentlich nie erreicht. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe ihn rechnen lassen ohne Ende. Ich habe ihn Musik übertragen lassen, auch laut, so damit auch die Lautsprecher möglichst viel Strom ziehen. Und die Powerbank hat da kein Problem gehabt an dem 2 Ampere Ausgang. Ja, wobei ich da noch nie 2 Ampere Ausgang gemessen habe. Selbst das Pixel XL wurde da nur mit knapp 1 Ampere geladen, ja. Aber wie auch immer, es funktioniert. Und das Original-Netzteil, das beim Google Home Mini dabei war, das habe ich an den Power-Eingang der Powerbank dran gemacht. Somit wird also das vom Original-Netzteil wird die Powerbank geladen und die Powerbank ist angeschlossen an die Stromversorgung vom Google Home Mini. So. Und Stecker raus, was passiert? Nix. Der Google Home Mini läuft einfach weiter, ganz normal, als ob nichts passiert ist. Ja. Und das auch über viele, viele Stunden bei 10.000 Milliampere, also das sind 10 Ampere, ja, würde bei maximaler Stromaufnahme, ja, dann gut 5 Stunden laufen, ja. Und wie gesagt, das wird bei weitem nicht erreicht. Im Ruhemodus liegt da der Google Home Mini also weit drunter, ja. Das sieht man auch bei der Stromaufnahme im Ruhemodus, ja. Sind es etwa 0,6 Watt Stromaufnahme zusammen mit der Powerbank, weil die Powerbank verbraucht natürlich ein klein wenig mehr Strom zwischendrin. Ja, geht ja immer ein bisschen Strom verloren, weil im Prinzip wird ja die Powerbank aufgeladen. Die Powerbank läuft dann oder nutzt dann eben oder leitet den Strom weiter an die über die Akkus an das Google Home Mini und damit wird natürlich ein bisschen mehr Strom verbraucht. Da ist es dann bei knapp 1 Watt. So. Da sieht man schon, dass also der Stromverbrauch im Ruhemodus extrem niedrig ist, ja, und dass da also keine große Gefahr besteht, dass man die Nacht über die Powerbank entleert. Also das, da wäre nach dem im Standby-Modus mehrere Tage Nutzung möglich mit dieser 10.000 mAh Powerbank. Ja. Und im Prinzip war das alles. Das ist die Notstromversorgung, die funktioniert einwandfrei, unterbrechungsfrei, wunderbar und hat übrigens noch einen kleinen, wenn auch vielleicht nicht sehr relevanten Vorteil. Diese Powerbank dient als exzellenter Netzfilter, denn im Prinzip hängt das Google Home Mini nicht mehr am Stromnetz, sondern an der Powerbank, und damit ist der Strom natürlich auch sehr gleichmäßig und regelmäßig, also fast exakt gleich, ja, und damit filtert es eben mögliche Stromschwankungen von dem Stromnetz perfekt raus, so wie man es eben auch von USV-Geräten, also diese Notstromversorgungsgeräten, die separat angeboten werden, natürlich gewohnt ist. Wunderbar, es funktioniert also Wahnsinn, musste in meinem Fall, weil ich die Powerbank eben schon rumfliegen hatte, wie fast jeder wahrscheinlich irgendwie eine Powerbank rumliegen hat, musste ich keinen Cent dafür ausgeben. Das freut mich natürlich immer. Ja. Und jetzt ist es schön hier verbaut. Ich habe auch an dem Tisch so ein kleiner, rollbarer IKEA-Tisch. Da ist hinten noch eine Tasche dran, wo man so ein paar Sachen reinstecken kann. Das steckt jetzt einfach die Powerbank drin. Sieht man also gar nicht mehr. Und das war's. Wunderbar. Getestet habe ich es, wie gesagt, auch natürlich. Alarme funktionieren einwandfrei. Die neuen Einstellungen, der Night Mode, habe ich gesehen, ist jetzt auch aktiviert, generell, ohne dass man die Test-Firmware installiert. Ich habe bei mir tatsächlich beim Google Home Mini keine Test-Firmware drauf, während ich beim großen Google Home, damit ich alle Features schnellstmöglich bekomme, die Preview-Versionen der Firmware aufspielen lasse. Und ist aber momentan kein Unterschied. Wie gesagt, die Night-Mode-Funktion geht. Übrigens funktioniert die besser als beim großen Google Home. Da ist es tatsächlich so, dass es da oft Probleme gibt. Ich habe da noch kein Muster entdeckt, aber oftmals ist es noch bis mittags, 1 Uhr, 2 Uhr, noch im Nachtmodus und geht dann erst später raus, um dann wieder um 11 Uhr in den oder 11.50 Uhr in den Nachtmodus zu gehen. Ja, Nachtmodus, das ist dann einfach, die Leuchtdioden werden etwas gedimmt und die maximale Lautstärke wird reduziert, eben bei mir deutlich, weil ich nicht haben will, dass der natürlich hier um 11:30 da noch zu laut redet, dass man hier, was weiß ich, im Nachbarhaus das noch hört. Ganz klar. Und deswegen ist der Nachtmodus natürlich ein unverzichtbares Goodie. Vor allem eben im Schlafzimmer, ja. Wenn man da eben spät abends, wenn man dann schlafen geht, dann soll die auch nicht mehr tröten, so laut, dass man aus dem Bett fällt, und morgens dann auch nicht überschwänglich begrüßen, ja. Sodass dann auch noch andere Leute wach werden, die nicht wach werden wollten, ja. Deswegen ist das ganz okay, ne? Die Alarmlautstärke kann man übrigens separat einstellen, also für die Leute, die zwar keine laute Ansage brauchen um die Uhrzeit, aber sehr wohl ein lauter Wecker, kann man das natürlich auch so einstellen, dass der Wecker ziemlich laut ist. Ja, also wer da nicht wach wird bei der Lautstärke, dem ist auch nicht mehr zu helfen. aber ja gut, ne? Übrigens natürlich auch eine optisch, die Leuchtdioden leuchten, wenn der Alarm losgeht. Von daher für Leute, die vielleicht da eher auf Lichtsignale reagieren, das soll es auch geben, statt auf Ton. Ja. Gerade Leute, die beispielsweise nicht sehr gut hören, ja, da könnte es natürlich durchaus sein, dass es da wesentlich besser ist, wenn man das mit optischen Signalen macht. Ja, übrigens, wie erwähnt, habe ich ja in der Rios Wochensicht die Sonoff-Schalter ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, ja, und eine Sache zur App, ja, ich habe im Play Store gelesen, dass die App von Sonoff einige Schwierigkeiten verursacht im Stromverbrauch. Also, ich weiß nicht, woran das liegt, ja, es können wohl aber nicht alle Android-Geräte davon betroffen sein, bei mir ist die vollkommen unauffällig. Zumindest wenn man die regulär schließt wieder, also mit der Rücktaste rausgeht, statt mit der Home-Taste, ja, also die App quasi richtig beendet, dann braucht die also kein Strom im Hintergrund, jedenfalls nicht so viel, dass es reicht, um in die Liste zu kommen. Ja. Möglicherweise hat es auch was mit Timer-Einstellungen oder Ähnliches zu tun. Man kann mit der App ja die Sonoff-Schalter so bedienen, dass die sich einschalten. Da weiß ich nicht, ob das jetzt von der App gesteuert wird. Ich würde doch mal behaupten, dass das wird gesteuert von den Cloud-Servern und dass da die App auch nicht aktiv sein muss. Aber es könnte natürlich damit zusammenhängen. Also es ist nicht ganz klar, mit welchen Typen von Sonoff-Schaltern man es. Da gibt es ja, wie gesagt, einige. Und auch nicht, ob das jetzt mit auf jedem Smartphone auftritt. Offenbar nicht, weil bei mir ist, die, wie gesagt, die App vollkommen unauffällig. Kein nennenswerter Stromverbrauch und läuft alles wie geschmiert. Ja. Gut, ich komme jetzt zu den News. Da gibt es erstmal ein Gboard-Update. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich darüber das schon mal gesprochen habe. Jedenfalls dürfte es jetzt erst bei den meisten angekommen sein letzte Woche. Dieses letzte Gboard-Update, die Tastatur von Google, ja, die hat ja 40 weitere Sprachen hinzubekommen und, sehr bemerkenswert, endlich Japanisch. Bisher hatte Google da eine separate Keyboard-App dafür gehabt, die man natürlich dann umständlich switchen muss, ja, um dann eben japanische Schriftzeichen eingeben zu können. Das ist jetzt integriert in Gboard. Das ist insofern bemerkenswert, weil ja eine ganz andere Eingabestruktur da vorhanden ist und ein umfangreiches Worterkennungssystem, das da benötigt wird. Denn auch in Japan gibt man diese Sachen in zwei verschiedenen Methoden ein. Einmal eine ja, spezielle Tastatur, wo die japanischen Schriftzeichen ganz anders angeordnet sind und also logisch dann weitergeführt werden. Das ist ziemlich komplizierte Geschichte. Deswegen nutzen auch in Japan viele die Romaji-Eingabemethode. Das heißt, man tippt also die normalen Buchstaben so, wie eben die Silben sich aufteilen. Ja, also wenn man da zum Beispiel Ohio ein Tipp da, dann tatsächlich O-H-A-J-O und dann macht das Programm daraus die richtigen japanischen Schriftzeichen, die da eben entstehen. Und auch die Kanjis werden da dann erkannt und umgesetzt. Das ist eine weiterführende Schrift oder eigentlich so, sagen wir mal, die Weiterführung von den Silben sozusagen, die sind also mehr schon Symbolschriften, ja, während die Silbenschriftarten Hiragana und Katakana eben da die einzelnen Buchstaben also quasi direkt übertragen werden können, ja, was bei Kanji so nicht der Fall ist. Da ist ein Kanji eben die Bedeutung, fertig. Ja. Und deswegen ist das bisher verständlich gewesen, dass Google da eine separate App dafür gemacht hat. Jetzt ist es allerdings, wie gesagt, in dieser Gboard-App mit drin. Das bläht aber auch die Gboard-App dann sicherlich auch ein bisschen auf. Ja, ich habe jetzt zwar jetzt nicht nachgeguckt, aber das ist natürlich die logische Konsequenz. Auch interessant, es gibt jetzt ja neue Sticker-Packs. Auch da gab es jetzt einige Veränderungen. Ja, mit diesen Sticker-Packs, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Stickers werden immer mehr genutzt bei all diesem Emoji-Chaos. Ist das natürlich eine recht interessante Geschichte. Bisher war ja so, diese Selfie-Stickers, ja, das ist nicht das, was ihr jetzt denkt. Ich glaube, ich muss das erklären. Also, ihr guckt quasi in die Kamera rein, ja, und nehmt da ein Bild auf und ein Generator erkennt quasi alle eure Gesichtszüge und so weiter und setzt die dann um in Emojis, in Stickers mit den entsprechenden Gefühlsausdrücken. Sehr schön, sehr gut, natürlich im Zeichenstil, ja, aber die kommen doch manchmal ganz gut hin, ja, und so, dass der Zeichen, Charakter, den man da in den Sticker sieht, tatsächlich dem eigenen Gesicht dann doch ähnlich sieht. Ja. Klar, da gibt es immer kontroverse Diskussionen drüber. Die Leute sagen, nee, das sieht mir gar nicht ähnlich. Doch, sieht einem ähnlich. Das ist so ungefähr wie mit der Tonbandaufnahme, ja, die man früher gemacht hat. Das ist meine Stimme. Nee, das kann gar nicht sein. Ja, so höre ich mich nicht an. Ja, so ist es halt. Ne? Man sieht sich immer anders da, als man tatsächlich gesehen wird. Ja. Aber die Stickers, die sind wirklich gut. Und bisher musste man dafür zum Beispiel Allo installieren, ja, um eben diese herzustellen. Das geht nun auch mit dem Gboard. Diese Funktion ist nun direkt in Gboard integriert und damit eben auch zu nutzen, ohne dass man Allo installiert und dort die Stickers anlegt. So, und was haben wir noch? Die echten Farben, Color Management, ja, und warum die Entwickler schuld sind. Ja? Die Entwickler sind schuld. Nee, kann man so, ja doch, kann man schon so sagen, aber die halten sich eigentlich auch nur an das, was sie denken, was die Leute eben wollen, ja. Aber Android Central gibt einen schönen Einblick in das Color Management auf Android, das eigentlich bis zum Pixel XL 2 oder zum Oreo, sagen wir mal so, eine Katastrophe war und falsch war. Ja. Leider ist das auch der Grund, warum eben jetzt die Programmierer die Farben ihrer Software beispielsweise so entsprechend so gewählt haben, dass die ja erträglich aussehen, ja, obwohl das die komplett falsche Farbdarstellung ist, ja. Also, ich möchte es jetzt nicht zu groß und breit erklären, nur so viel. Wenn ihr auf eurem Computermonitor was anschaut, sieht das ganz anders aus, als wenn es auf eurem Display vom Smartphone anguckt. Und möglicherweise auf eurem TV-Gerät sieht es nochmal anders aus, wenn ihr zum Beispiel eure Bilder dann über Chromecast an das TV-Gerät schickt, wieder anders. Immer andere Farben. Ja, das kommt eben daher, weil es verschiedene Farbprofile gibt. Der Standard ist DCI-P3 und das ist das, was das Google Pixel X, Google Pixel 2 XL kann. Wenn die Leute jammern, dann deswegen, weil eben die Farben ungewohnt sind. Das sind die richtigen Farben mit dem richtigen Profil. Das heißt also, wenn man zum Beispiel sich dort einen Film anguckt auf dem Handy, dann hat man auf dem Google Pixel 2 XL und jedem anderen Phone das DCI P3 und in, kommt gleich nochmal dazu, und in den meisten Fällen auch sRGB, ja, sieht man dann die Farben so, wie sie der Filmemacher gedacht hat. Im Gegensatz nämlich zu den Softwareentwicklern halten sich die Filmfirmen immer an diese Farbprofile. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn, und jetzt komme ich wieder zur anderen Seite, auch wenn viele Anzeigegeräte eben gar nicht richtig kalibriert sind. Ja? Das betrifft hauptsächlich Computermonitore. Natürlich ist ein Computermonitor nie 100% richtig kalibriert, außer ihr habt tatsächlich dafür Geräte, die diesen Monitor dafür kalibrieren. Ansonsten ist es nur in etwa okay und akzeptabel, was ja schon gut ist, aber bei manchen ist noch nicht mal das gewährleistet. Und somit steht man halt vor einem Dilemma. Jetzt haben aber die Entwickler von der Software, die haben ja kein, jetzt nicht wirklich das reale Bild, das einfach 1:1 wiedergegeben werden muss, so wie eben ein Filmehersteller das hat. Sondern da denkt man sich die Farben ja aus. Ja, mein Menschen ist jetzt eben grün. Aber was ist grün? Was ist grün? Das ist genau das Problem. Ja. Grün ist, oder wenn man jetzt das in Code ausdrückt, ja, FF 00FF00, ja, das wäre ein RGB-Code eben so. Aber so einfach ist es nun mal nicht, weil wenn der eine Bildschirm jetzt DCI-P3 hat, sieht das komplett anders aus, wie wenn das irgendwie ein total AMOLED-mäßiger Android-Display-Anzeige hätte, wo das aufgepowert ist ohne Ende. Dann hat man hier ein Grün, dass man vom Hocker fliegt, und auf dem anderen hat man ein normales, langweiliges Grasgrün. So. Also was machen die Entwickler? Die nehmen einfach die große Anzahl der Android-Geräte, wie sie auf dem Markt sind, und sagen, okay, das muss auf dem Gerät gut aussehen, fertig. So, und jetzt hat man ein anderes Gerät mit einem richtigen Farbprofil und da sieht es scheiße aus. Ja. Man kann dann nicht sagen, das ist schlecht oder es liegt am Gerät, weil das richtige Farbprofil benutzt. Da müssen die Entwickler eben sich zusammenreißen, das richtige Farbprofil nehmen, ja, und für ein DCI-P3 Profil herstellen, ja, kolorieren. Und nicht für das Handy, was gerade am besten am Markt ankommt. Ja, geht nicht. Und da haben wir eben genau das Problem. Und ich war immer auch sehr verwundert, ja, wenn ich irgendwie Bilder aufgenommen habe mit dem Smartphone und habe die dann angeguckt auf dem Monitor, dann sahen die komplett anders aus, ja. Viel fader als auf dem Smartphone, bis ich dann tatsächlich mal geguckt habe, okay, ich stelle mal hier mein Profil um und sieh da, jetzt habe ich das einiger Zeit, ich möchte nicht mehr zurück. Also die Falschfarbendarstellung habe ich nicht mehr im Programm. Aber ihr seht, so einfach ist es nicht. Ja? Wenn man jetzt konsequent das neue Farbprofil oder das richtige Farbprofil nützt, dann nützt es nichts, wenn die Firmen wie Samsung beispielsweise weiterhin so anfangen, ja, und es so überzogen darstellen, weil dann haben wir hier die Koma-Farben, ne, wo man dann Flash kriegt, wenn man auf den Monitor oder den Bildschirm guckt, ja, vom Smartphone. Und das ist halt auch schlecht. Also ich habe keine Lösung, außer, gut, es gibt diese Standards, man müsste sich eben an die Standards halten, aber so einfach wird es nicht. Das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Ich hoffe, dass diesmal Google einen langen Atem hat. Ja, leider sind sie ja schon ein bisschen zurückgerudert. Sie haben ja jetzt dieses Saturated Mode eingeführt. Wie gesagt, ich würde es Oversaturated nennen. Das ist, so ist es nämlich, ja. Und das bedeutet natürlich, dass die Entwickler jetzt wieder weniger Anreiz haben, tatsächlich die echten Farben zu benutzen. Ja. Tja, was soll man tun? Also wie gesagt, einfach ist es nicht, aber würde mich auch wundern, denn die Farbprofile, das ist schon ein Thema für seit Jahrzehnten bei Leuten, die mit Layout zu tun haben, die mit Druck zu tun haben, das ist ja auch noch was, ne? Die Drucker müssen zum Beispiel auch mit diesen Profilen arbeiten, ja? Damit auch zum Beispiel der Fotodruck richtig funktioniert, sonst sieht das ja wieder anders aus auf dem Drucker. Ja. Ja, ist nicht einfach und deswegen gibt es auch wahrscheinlich keine schnelle Lösung. Aber ihr könnt mal in den Artikel reinlesen von Android Central, der wird sicherlich einiges beleuchten. Google Lens ist immer noch nicht im Assistant eingetroffen, obwohl das ja schon geraume Zeit jetzt also angekündigt ist und auch schon ausgeliefert wird. Jetzt hat sich wieder mal herausgestellt, tja, das zählt ja nicht für alle Regionen. Also in Europa muss man noch etwas warten. Ja, ich weiß nicht, also ich könnte echt schreien vor Zorn und heulen vor Wut. Hä? Nein, also wirklich, weil ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Google kriegt deinen Arsch hoch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe echt die Schnauze voll. Jetzt geht das schon wieder los. Ja. Gerade in den letzten paar Sachen hat Google wieder einigermaßen den Anschluss gefunden. Jetzt fängt das schon wieder an mit einer Funktion, wo ich kein Verständnis dafür habe, dass es nicht funktioniert. Hier gibt es überhaupt keine besonderen Regeln zu achten. Und ich kann mir da wirklich nicht vorstellen, warum Google diese Funktion hier mit so einem großen Zeitunterschied herausbringt. Ja. Das hat nichts mehr mit Staged Rollout zu tun, ja, also mit einer Auslieferung, die eben in Etappen erfolgt, sondern das hat einfach damit zu tun, dass sie die Funktion erstmal nicht für Europa herausbringen. Ja, und da habe ich kein Verständnis dafür, weil die Lens-Funktion gibt es ja bei Fotos, also gibt es überhaupt gar keinen Grund, warum die auch nicht im Assistant eingebaut werden sollte hier. Ja, weil das Analysieren von eben Fotos scheint hier dann kein Problem zu sein, auch nicht in europäischen Gefilden. Also warum sollte es dann ein Problem sein, dasselbe im Assistant zu machen? Keine Ahnung. Ja, und das da gibt es bei mir eben ja, nur Schelte. OnePlus hat offiziell gesagt, dass Project Travel nicht unterstützt wird. Project Travel, was ist das? Das soll gewährleisten, dass Updates möglichst schnell an die Geräte kommen. Dafür werden seit Oreo Teile vom System quasi anders aktualisiert, als es bisher der Fall war mit dem Firmware-Update. Das hat den Vorteil, dass man eben ohne Firmware-Update grundlegende Systemfunktionen beeinflussen kann und ändern kann. Das ist gnadenlos wichtig, ja, weil die Carrier, also die Netzanbieter oder die Verteiler von diesen Updates und die Firmen, die natürlich die Handys im Umlauf bringen, manchmal eben jenseits von Gut und Böse sind von der Dauer her, was die brauchen, bis so ein Update dann erscheint. Und deswegen hat man dieses System entwickelt. Das hat nur leider einen Haken. Wenn das Gerät nicht mit Oreo ausgeliefert wird, dann ist die Firma nicht verpflichtet, das Project Travel zu unterstützen. Und bei OnePlus werden alle Geräte noch mit Nougat ausgeliefert, auch das ganz neue 5T. Und damit sind die aus dem Schneider und sie sagen auch, also die Unterstützung wäre dann freiwillig und sie sagen dann nein, es wird nicht unterstützt. Ja. Es ist zwar jetzt überschaubar, also man muss da keine große Angst haben. OnePlus war eigentlich mit den Updates soweit ganz okay, könnte schneller sein, ja, aber sie waren ganz okay. Nur trotzdem ist das ein schlechtes Zeichen. Sag ich mal, also beim nächsten Gerät werden sie wohl nicht da drum herum kommen, außer sie würden das Gerät auch noch mit Nougat ausliefern und dann wäre es natürlich, ja, dann wären die aus dem Spiel, ne? Aber ja, da hat jetzt erstmal OnePlus noch mindestens ein halbes Jahr Zeit, das war ja jetzt so diese Spanne, wo die immer neue Geräte rausgebracht haben, vielleicht auch ein Jahr. Und dann muss man mal abwarten dann, was sie danach machen. Nur jetzt erstmal also keine Project Travel Unterstützung. HTC U11 bekommt jetzt Oreo 8.0, ist in der Auslieferung, allerdings nur für die Unlocked Versions, ja, also für die, die nicht gesperrt sind, also der Bootloader offen ist, ja. Für die anderen Geräte, bei denen zum Beispiel über Sprint das ausgeliefert wird, ja, und eben andere Carriers, da arbeitet jetzt HTC mit denen zusammen, damit es möglichst schnell passiert, aber momentan gibt es dieses Update nur für die freien U11-Geräte von HTC, ja, und ist auch jetzt schon verfügbar. Das heißt, da könnt ihr Glück haben, was ich auch wieder recht gut finde. Wobei, man muss ganz ehrlich sagen, also es ist Oreo 8.0, ja, und das kommt jetzt raus, das sieht man mal wieder, wie arg das ist bei den Firmen. Ich meine, HTC ist nicht unbedingt, in letzter Zeit nicht unbedingt die langsamsten, aber Leute, das ist ein neues Gerät und das hat bis jetzt gedauert, bis Oreo kommt. Also ich weiß nicht, ich will jetzt schon wieder was anderes haben, weil ich weiß nicht, was ich da freuen soll. 8.1 kommt bald. Und die sind jetzt gerade auf 8-0. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Also ich weiß zwar, da gibt es eine Fülle von Problemen, aber Entschuldigung, das ist nicht mein Problem. Und so leid mir es tut für HTC, das dauert zu lang. Das dauert viel zu lang. Eine kleine Änderung gab es bei Google Play Music. Das Swipe to Delete soll in der neuen Version, die ich übrigens auch noch nicht bekommen habe, ja, auch nicht, also nicht so stark mehr sein. Das Problem war wirklich immens. Das ist mir aufgefallen in der letzten Version. Da habe ich permanent Lieder aus der Playlist gelöscht. Weil wenn man da nur ganz minimal beim Rauf- und Runterscrollen verzogen hat, dann hat man den Eintrag, auf dem gerade der Finger war, weggewischt. Also so oft, wie ich da Undo gedrückt habe und ein paar Mal war ich schnell genug, dann war das Lied weg und ich habe die Playlist mühsam wieder zusammenzimmern müssen. Ja. Das kann ich gar nicht mehr erzählen und das ist wirklich da, verstehe ich nicht, dass man da nicht eher drauf geachtet hat. Jetzt nach etlicher Zeit wird es so geändert, dass es nicht mehr ganz so rabiat ist. Das heißt, nicht jede kleinste Mini-Bewegung nach rechts oder links beim Runterscrollen mit dem Daumen oder mit dem Finger wird dazu führen, dass das rausgeschmissen wird. Im Moment ist es noch so. Also ich kann nicht vernünftig scrollen. Ich habe anscheinend eine Angewohnheit, dass ich so im Bogen über das Display wische. Ist ja auch klar, beim 5,5 Zoll Display, da kann ich mit der Hand nicht, also mit dem Daumen nicht komplett genau gerade von oben bis unten machen. Das könnt ihr mal probieren. Wenn ihr den Daumen von ganz unten nach ganz oben bewegt, dann macht ihr einen Halbkreis. Ja. So, und wenn ihr dann von unten ansetzt und nach oben durchscrollen wollt, dann schmeißt ihr einen Eintrag aus der Playlist raus. Also das ist eine lapidare Sache, ein profanes Ding, aber wichtig. Wichtig, weil es ist nicht mehr benutzbar, die Playlists. Und das ist echt nervig. Gut, aber Google hat da jetzt in der neuesten Version offenbar da einiges geändert. Ich muss mich da auf eine Aussage verlassen, die in Reddit getan wurde und über Talk Android weiter geleitet wurde. Und die haben das wiederum von der Phone Arena erfahren. Also ich weiß nicht, ich hoffe, dass das auch alles so stimmt. Denn wie gesagt, bis ich die neue Version bekomme, dann wird es wohl noch dauern. Ich guck mal, das ist die Version 8.5.6542-1.y. Ja, wunderbar. Geil. Früher hat es einfach geheißen Version 9. Ja, Google Play Music 9 oder sowas. Jetzt ist irgendwie schon, nein. So, dann gucke ich mal. Oh, wunderbar. Ich habe ja die neueste Version dann. Haha. Tja, aber dann ist das Problem nicht gelöst. Also, der Post ist Mumpitz. Jedenfalls, für mich hat es nicht ausgereicht. Ich hau immer noch die Einträge beim Scrollen raus. Mist. Rosa, Mist. Wenn ich nicht abhängig wäre von der Cloud Music bedienen, mit Google Play Music würde ich mir jetzt eine andere Musik-App holen, aber das geht ja nicht. So, und dann haben wir noch günstigste Smartphones sind gleich auf mit teuren Flaggschiffgeräten. Ja, was machen denn jetzt die armen großen Firmen mit ihren Flaggschiffen, die so teuer sind, dass man sein Monatsgehalt dort lassen muss? Ja, während andere Geräte für ein Viertel erhältlich sind und genauso gute Funktionen haben und genauso viel Power haben. Tja. Was ist der Grund, dass die Leute dann noch die Flaggschiffs holen? Ich kann es auch sagen. Ihr Glauben und Prestige. Ja. Mittlerweile ist es auch so, ist nicht mehr auf Apple-User beschränkt, ja, sondern mittlerweile ist so, während das neueste Samsung überteuer Smartphone hat, der ist total cool. Ja. Und der lässt auch nichts drauf kommen, natürlich. Ne? Ist ja ganz egal, was für Probleme man damit hat. Ja, es gibt keine Probleme. Das ist das Beste, was es gibt. Ja, ganz klar. Auch wenn man viermal so viel zahlt für die gleichen Funktionen, ist das Beste, was es gibt. Ja, ganz klar. Ja, immer. Einmal auf den Boden gefallen, Display kaputt. Naja, da bin ich halt selbst schuld. Ne? Das ist blöd. Ne? Billigscheinbar einmal auf den Boden gefallen, Display kaputt. Oh, so ein Dreck. Ja? Was ist mit dem teuren Gerät? Was ist denn passiert? Immer der Billigdreck. Naja. So ist es halt, ne? Man muss sich das eben immer selbst schönreden, dass man so blöd war, so viel Geld auszugeben, ja? Und dann darf das natürlich nicht sein, ja? Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja? Dieser schöne Spruch, der hat sich da schon über Generationen gehalten. Ja? Und dann, dreht man sich das so hin, wie man es eben gerade sieht. Und dann glaubt man auch wirklich, dass der User selbst schuld ist, ne? Dass man selbst schuld ist, weil kann ja nicht sein. Sonst wäre man ja blöde, wenn man so viel Geld ausgegeben hätte. Ja, genau. Schlimm, wenn man den Blick von der Realität nicht verliert, ja, so wie das bei mir dann als manchmal der Fall ist und ich dann irgendwann feststelle, ich war tatsächlich blöd, ich habe mir ein teures, viel zu teures Gerät gekauft. Und von den markigen Versprechungen blieb dann auch nicht viel übrig. Ja. Aber zumindest bin ich dann so realitätsbezogen, dass ich daraus dann lerne aus den Fehlern und dann das nächste Mal zu was anderem greife. Ja, genau. Das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel seit dem MacBook Pro 2.2 Santa Rosa und dann währenddem gab es ja diese macOS 10 Updates und da gab es Sachen, die haben mir nicht sehr gut gefallen von der Update-Strategie und von der Abzocke und auch die damals sehr brisanten, zumindest für die Leute, die den Überblick nicht verloren hatten, brisanten Vorfälle, dass Apple von anderen Entwicklern geklaut hat und dann diese Entwickler, nachdem die Patente für das geklaute Material sich geben ließen, sogar noch gegen diese Entwickler vorgegangen sind. Wie frech ist das denn? Und da habe ich natürlich gesagt, nee, mache ich nicht. Ich bin raus aus der Apple Community und seitdem habe ich auch konsequent kein Apple-Gerät und keine Apple-Sachen mehr gekauft. Was natürlich nicht heißt, dass es immer so ist, weil ich eben, das ist eben die Folge davon, eine Firma nie generell für alle Ewigkeit irgendwie bewerte, ja, sondern man muss sich immer wieder aufs Neue bewerten. Es gibt keine Kundentreue bei mir. Sowas gibt es nicht. Bei mir hat jedes einzelne Produkt und immer so gut zu sein, dass man eben das akzeptieren kann. Niemand kann sich bei mir auf den Lorbeeren ausruhen, sorry. das macht mich nicht gerade, zumindest für die Firmen, sympathisch, aber das ist auch als Kunde nicht meine Aufgabe, sympathisch für die Firmen zu sein. Im Gegenteil, die Firmen müssen sympathisch für die Kunden sein, ja? Und nicht umgekehrt. Und deswegen rege ich mir auch immer auf, wenn es heißt, oh, die Firma hat doch viel mehr Erfolg mit den Smartphones. Die machen so viel Gewinn, während die anderen, die machen ja, die verkaufen ja viel Smartphones, aber die machen keinen Gewinn damit. Das ist mir doch egal, ob die Gewinn damit machen. Im Gegenteil, das macht die mir ja noch sympathischer, wenn die ihr Sachen verkaufen, nicht so viel Gewinn machen, wie wenn sie denselben Dreck verkaufen, dafür fünfmal so viel verdienen, ja. Wie die, wo das eben günstiger machen. Und da kommen wir genau wieder an die Diskussion Flaggschiffe gegen Billigheimer, ja, oder ich müsste gar nicht Billigheimer sagen, so ein OnePlus 5T, ja, haut das Pixel eben mal weg vom Fenster kurz und hat nur wenig im Vergleich dazu geradezu einen phänomenalen Preis, ja, 499 Euro, ja. Mehr RAM, mehr Power, ja, was soll das? Dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr drüber zu reden. Der einzige Grund war noch wegen der Kamera eben. Ja, und das ist ein Faktor. Da muss man eben selbst entscheiden, ja, was ist einem wichtig, was ist einem nicht wichtig. Aber so generell dann etwas sagen, das kann man nicht. Ja. Ich weiß, das verwirrt auch einige Hörer immer, weil ich einmal hier, einmal hü und einmal hot. Ne? So, aber ja, so ist es nun mal. Ja? Also nichts ist gut für die Ewigkeit. Ja. Wenn etwas Besseres kommt, bin ich weg. Sorry. Ja, so ist das. Gut, also deswegen, ich würde euch empfehlen, guckt euch mal diese Dinger an. Es gibt das Xiaomi Mi Mix 2. Ein ganz heißes Eisen, meiner Meinung nach. Super. Das ist bei mir zusammen mit dem OnePlus 5T Numero Uno im Moment an Smartphones. Ja. Aber auch anderen Sammler, Sony sollte man nie so ganz abschreiben. Ja, das sollte man immer mal wieder gucken, wobei die vom Preis her auch nicht so optimal sind. Ja. Aber wie heißen die dann? Huawei, genau, Huawei muss man auch im Auge behalten. Auch die haben super Geräte, die teilweise relativ günstig sind. Und auch Geräte, die vor kurzem noch recht teuer waren, die fallen momentan gerade gewaltig im Preis, ja, weil eben die Firmen auch gesehen haben, tja, die können das nun mal eben nicht machen wie Samsung oder so, ja, weil da die Leute bei den Marken sitzt da dieses Reality Distortion Field nicht ein. Ja, das heißt, wenn Samsung da so ein Gerät rausbringt und ja, mittelmäßige Leistungsdaten, ja, 1000 Euro, dann, oh, das neue Samsung, geil, brauche ich, yeah, cool. Ja, und dann kommt eine andere Firma, wo Name, kann ich nicht aussprechen, wie heißen die nochmal, ja, und bringt dann dieselbe Leistungsdaten und gar noch bessere Ausstattung, ja, für 400. Und dann sagen die, ja, aber na, nee. Oder vor allem die Firmen denken dann, sie können eben dieselben Preise oder nahe dieselben Preise wie Samsung holen und dann ist es ganz aus, ja, wenn dann hier steht Samsung 800 Euro, ja, das andere 750 Euro, dann ja, Samsung, ja, nehme ich Samsung, fertig, kenne ich, das ist der neueste Scheiß. Gut, also, Flaggschiffe haben es schlecht bei mir und zunehmend auch bei anderen Leuten, habe ich gemerkt. Und warum auch nicht? Ich bin Hightech-Fan. Bei mir muss bestmöglichste Leistung haben zu möglichst wenig Geld. Was anderes interessiert mich nicht. So, die Community, da war auch ein Eintrag zu lesen, ein Kommentar. Moment, da muss ich sortieren. Immer dieses Sortieren, News First, lässt sich leider nicht anders machen. Der Martin hat da geschrieben, hallo liebe Leute, mittlerweile ist es soweit, dass ich nach meinem Nexus 5X gerne ein neues Smartphone möchte. In der näheren Auswahl sind das Note 8 und das Pixel 2 XL. Ich habe beide schon einige Zeit ausprobiert, kann aber keinen klaren Favoriten erkennen. Auf alle Fälle ist das Display des Note ganz klar das Bessere, auch wenn ich mit dem Display des 2X erleben kann. Den S Pen finde ich noch ganz praktisch eigentlich, kann aber gut sein, dass der auf kurz oder lang nie wieder benutzt wird. Die Bloatware bei Samsung ist in letzter Zeit tatsächlich etwas weniger geworden, nur pushen sie halt leider immer noch sehr ihre eigenen Dienste durch die Bank. Schlechter finde ich die Google-Alternativen. Naja, muss man ja nicht benutzen, aber trotzdem. Leistungstechnisch nehmen sich die beiden auch nicht viel, hab mal Geekbench und Antutu drüber laufen lassen und die Ergebnisse waren eigentlich ziemlich identisch. Zu welchem Gerät würdet ihr mir denn raten? Es kommt sowieso der Nova Launcher drauf, von daher spielt die Optik von TouchWiz keine große Rolle. Die Update-Situation sollte bei Samsung eigentlich auch in Ordnung sein. Zwei große Releases gibt es meistens für die Flaggschiffe. Das ist bei den Nexen, Pixel auch nicht anders. Natürlich gibt es die bei Samsung mit einer mehr oder minder großen Verzögerung. Ich würde mich sehr über einige Anregungen freuen. Danke euch. Also ich gebe das auf jeden Fall mal direkt weiter. Ja? Und möchte auch eine eigene Empfehlung noch rangeben, aber wie gesagt, das ist, ich bin ja sowieso voreingenommen, ne? Mit Pixel und so weiter, ne? Nein. also, gerade eben erwähnt, ja, guck dir doch auch mal das OnePlus 5T beispielsweise ein und freu dich über die Kohle, die du sparst, weil das kann genauso viel, hat sogar noch ein bisschen bessere technischen Daten als die beiden Geräte, die du jetzt genommen hast. Vielleicht die etwas höhere Version, die kostet dann, glaube ich, 579 Euro. Ja. Die hat 8 GB Hauptspeicher, ja, 128 GB Storage, selben Prozessor und du machst dann damit das Note 8 und das Pixel 2 XL gar aus. Ja. Wenn, und jetzt kommt wieder die Einschränkung, du den S Pen tatsächlich nicht brauchst. Ja, mit dem S Pen kann man nämlich ganz gute Sachen machen. Ja, und das Note 8 hat auch ein einigermaßen großes Display dafür. Das heißt, man kann es ganz gut anwenden. Ja. Aber wie gesagt, das sind natürlich diese Geschichten, wo du dann selbst gucken musst und selbst entscheiden musst. Das kann dir natürlich niemand abnehmen. Aber auf jeden Fall reiche ich die Frage gerne weiter an die Community. Was ratet ihr denn an Nexus 5X, das Pixel 2 XL, nicht Nexus 5X, das soll ja ersetzt werden, das Note 8 oder das Pixel 2 XL oder vielleicht ein anderes, was favorisiert ihr, was würdet ihr euch heute kaufen, wenn ihr da vor der Entscheidung stehen würdet? Jo, ich komme dann gleich zur App der Woche. Diesmal hat's geschafft. Animal Crossing, ja, Pocket Camp, Animal Crossing Pocket Camp. Das zweite Game von Nintendo, direkt von Nintendo, ja, Pokémon konnte man natürlich auch dazu zählen, aber direkt von Nintendo ist das das zweite Game nach dem Super Mario Run. Das ist, da habe ich mich nicht breitschlagen lassen, bis heute nicht heruntergeladen habe, aus den Gründen, weil mir das eben von der Art her, oder von dem Gebaren her, von dem Geschäftsgebaren her nicht gefallen hat. Die unnötig lange Verzögerung, um hier einer anderen Firma in den Hintern zu kriechen, ja, Entschuldigung, dass ich das so knallhart sage, das akzeptiere ich nicht und deswegen ist Super Mario Run absolutes rotes Tuch für mich, ja. Aber wie ich schon gesagt habe, ja, jede Firma muss sich aufs Neue beweisen, die war nicht so dumm, dass sie dasselbe nochmal bei Animal Crossing gemacht haben und haben das dann eben zeitnah rausgebracht. Deswegen ist Animal Crossing auch gleich auf meinem Gerät gelandet. Wer die anderen Teile von Animal Crossing kennt, auf den diversen Nintendo-Konsolen, vom GameCube ab angefangen, ich glaube, da war das erste Animal Crossing rausgekommen, das ich auch noch habe, der wird sich stark sofort heimisch fühlen. Minimalistische Grafik, sage ich mal. Sieht aber nicht schlecht aus. Zuckersüße Charaktere, eine genauso zuckersüße Storyline und ein nicht vorhandenen Spielsinn. Jetzt sagt ihr, was ist denn, warum ist das App der Woche? Ganz klar, weil es ein Spiel ist, das man als echtes Vollpreisspiel bezeichnen könnte. Ja. Und eben auch ein Spiel ist, das eben auch als teures Vollpreisspiel auf den Konsolen verkauft wird. Ja. Und damit ein echtes, gutes Spiel ist, technisch gesehen auch. Ja, und so ist wie auf den Konsolen, wie auf den echten Spielekonsolen. Also finde ich, das ist schon Grund genug, das zu machen. Diese nicht vorhandene Storyline, wenn man das so sagen kann, ist nicht abträglich. Das hat auch den anderen Animal Crossing Games nie geschadet. Ja, weil das Spiel des Zieles ist halt schön, dort seine Zeit zu verbringen, seine Aufgaben zu erledigen, die gegeben werden, virtuelle Freundschaften zu knüpfen und zwar mit den Charakteren erstmal dort, da komme ich gleich nochmal dazu, bei Animal Crossing, ja, also mit den computergesteuerten Charakteren, die man dann besuchen muss und denen man auch Sachen bringen muss und auch kann und dann eben der Freundschaftslevel zu den einzelnen Charakteren steigt und so. Also richtig schönes Spiel, das man einfach unbegrenzt, sag ich mal, spielen kann. Ja, die Grafik, wie gesagt, ist schlicht gehalten, aber das ist in dem Fall gar nicht so schlecht. Sie ist nicht überfrachtet, aber sie erfüllt ihren Zweck. Sie ist klar und deutlich gegliedert. Der Sound ist bemerkenswert. Der Sound ist schön, wie auch in den anderen Animal Crossing-Teilen. Nicht unbedingt die Hintergrundmusik, aber die Soundeffekte. Der Wiedererkennungswert ist auch bei diesem Spiel auf den Android-Smartphones ziemlich hoch im Vergleich zu den Konsolen-Varianten. Von daher fühlt man sich sofort heimisch, tatsächlich. Ne? Und genau das ist, die Sache. Hier bei Pocket Camp ist übrigens nicht wie bei den normalen Animal Crossing-Reihen, also das eigene Zuhause, das Wichtigste, also das virtuelle Zuhause des Charakters, sondern hier geht es um Campingplätze. Deswegen auch der Untertitel Pocket Camp. Ne? Hier baut man sich seinen eigenen super-duper-Deluxe-Campingplatz zusammen. Ja. Und Nintendo hat hier für die Smartphone-Geräte etwas Schönes integriert. Das ist eine vollständige Multiplayer, Multi-User-Unterstützung. Nein, nicht Multi-User, Multiplayer-Unterstützung. Ja. So, dass man mit Menschen aus der ganzen Welt zusammen spielen kann, deren ihre Plätze besuchen, ihre Campingplätze besuchen, bewerten, ja, also ein Toll zum Beispiel vergeben und so weiter, ja, Freundschaften knüpfen und tatsächlich dann nicht nur mit den Computercharakteren, sondern mit diesen Leuten über das Spiel, die auch dann entsprechend dann auch reagieren und so. Und die kann man während dem Rumreisen zum Lösen der Aufgaben, also auf Campingplätzen etc., treffen. Die stehen da rum, deren ja Charaktere, und dann kann man die ansprechen und kann dann eben zum Beispiel besuchen und so weiter und so weiter. Na, und man kann auch Waren zum Kauf anbieten mit der In-Game-Währung, ja, mit diesen Coins. Das ist allerdings nicht das, was man dann kaufen kann. Auch da gleich noch mehr dazu. Und dann kann man eben hier miteinander spielen und die Sachen genießen. Man muss Insekten fangen, Fische angeln, ernten, ja, also an Bäume rütteln, ja, immer schön gemacht, erinnert mich immer noch an das Original Animal Crossing auf dem GameCube. Ich fand es immer so witzig, diese Bewegung, ne? Und macht doch Spaß. Es gibt täglich Belohnungen beim Einloggen, ja, was natürlich einem anspornt, jeden Tag sich da mal einzuloggen, zumindest um die Belohnung abzuholen und so. Also das ist okay. Die nicht so schöne Sache ist natürlich die In-App-Verkäufe. Mir hätte es gefallen, wenn Animal Crossing wie auf den Konsolen, auch bei Android, einfach ein Vollpreisspiel gewesen wäre. Das wurde ja auch schon bei Super Mario Run kritisiert, ja, wobei es da auch einen ganz anderen Ansatz hatte. Auch da konnte man sich das Spiel kostenlos runterladen, ein Level spielen und dann konnte man für 9,99 sich das Rest des Spieles freischalten lassen. Und da waren die Leute dann doch enttäuscht, was sie eben bekommen da insgesamt gesehen, weil sie hatten das erste Level quasi schon gespielt, was relativ okay war von der Länge her. Und dann sollte man nochmal 10 € abdrücken. Da hat man natürlich erwartet, dass noch viel, viel, viel mehr kommt, aber es kam nicht so viel mehr. Und da war einfach die Erwartungshaltung anders. Und hier hätte man es auch anders machen können, 15 oder 20 € für das Spiel, ja, wie bei den, wäre sogar noch günstiger gewesen als bei den Konsolen. Vielleicht eine kurze Demo-Version, die auf 5 Minuten begrenzt ist, damit die Leute sich das angucken können und das war's dann. Ja. Und dann wäre das schön geworden. So ist es wieder ein Fass ohne Boden mit diesen In-App-Käufen, ja. Am Anfang braucht man das zum Glück nicht, aber dann, wenn man vorankommen will, ist es eben früher oder später dann nötig, ja. Und das ist wieder mal schlecht. Wie gesagt, am Anfang könnt ihr jedenfalls ganz gut so über die Runden kommen, braucht ihr eigentlich nichts zu kaufen, ihr könnt alles im Spiel selbst machen, ja. Die Frage ist halt, für was soll man da Geld ausgeben, Einrichtungsgegenstände beispielsweise für den Campingplatz dort und so weiter, und da läppert sich halt schnell einiges zusammen, wenn man da guckt, was die Sternis eben da wieder kosten, ja. Und die man dann eben braucht, um die Sachen zu kaufen, da kommt man ganz schnell dann ins Straucheln. Dennoch denke ich, ist es gerechtfertigt für so ein Spiel, das sicherlich ein großer Erfolg wird, insgesamt gesehen von den Zahlen her, weil es eben eine bekannte Firma wie Nintendo ist, die da ein Spiel rausgebracht hat, das grundsolide ist, gut umgesetzt, gut programmiert vor allem, ja, gar nicht so lang ist, und bei dem ganzen Wahnsinn, was da momentan abgeht, wie groß da manche Spiele sind auf den Smartphones, ist das so richtig erleichternd, dass man sieht, dass das Spiel gar nicht so groß ist, wie man da vielleicht vermuten lässt, aber trotzdem ein vollwertiges Spiel eben bietet. Ja. Und das ist nicht schlecht, das zeigt zumindest, dass man hier dass hier Nintendo nicht einfach irgendwas hingepfuscht hat, sondern dass sie das auch, dass sie da auch ein gewisses Qualitätsmindestmaß ansetzen, und das haben sie hier gut erfüllt. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Die Community findet ihr auf YouTube, The Netcast heißt der Channel. Dort findet ihr das Diskussionsforum, und da freue ich mich immer, wenn Einträge kommen, oder ihr könnt zu dem jeweiligen Beitrag auch die Kommentare bei YouTube nutzen, und die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com, bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.